Ja, zunächst mal freue mich nochmal hier auftreten zu können, wenn auch diesmal sehr eingeschränkt. Also ich bin ja auch so eins der Urgesteine der kritischen Philologie und führe aber mittlerweile nur noch so ein, komme immer noch so am Rande sozusagen auf diese zentralen Veranstaltungen. Das tut mir ehrlich gesagt in der Seele weh. Aber es ist so und ich verpasse leider. Ich habe gesehen, das Programm ist extrem spannend und ich würde eigentlich gerne bis Sonntag auch hier bleiben. Ich muss aber heute Abend zum Beispiel schon weg. Also seht mir das nach, dass ich hier nur so reinschneide und wieder gehe. Ich selber mochte immer solche Leute nicht auf Kongressen. Und jetzt verhalte ich mich selber so. Es hat aber ein paar äußere Zwänge, weil ich noch an die andere Hochschule muss. Zweite Vorbemerkung vielleicht, also wie gesagt zu mir selber, ich habe hier studiert an der FU, also studiert, Diplom gemacht, promoviert, mich habilitiert, war dann hier außerplanmäßiger Professor an der FU, habe aber meine Brot- und Lohnprofessur an einer anderen Hochschule, nämlich an der Hochschule Magdeburg-Stendal, und da muss ich dann nachher auch hin noch. Und also gehört zu dem Arbeitszusammenhang um Klaus Holzkamp, freue mich da auch einige alte Mitstreiter und Kollegen hier auch zu sehen. Und natürlich vor allem junge Mitstreiter und junge Interessenten an der und weiter sozusagen, also Aktivisten sozusagen, die vielleicht die politische Psychologie auch weiter mit vorantreiben helfen. Ich hätte gerne jetzt hier, ich bin überhaupt nicht gut vertraut mit den ganz gängigen Medien wie PowerPoint und so weiter, sondern benutze normalerweise immer Overhead-Folien, weil das für mich einfacher ist, ehrlich gesagt, und keine Umbauzeiten und so weiter erfordert. Und ausgerechnet heute habe ich es mal anders gemacht. Und jetzt muss ich aber diese Folien euch schuldig bleiben, weil die Technik hier nicht reicht. Also genau, es scheitert an einem Verlängerungskabel gerade. Das ist ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, weil der Stoff, über den ich rede, ziemlich happig ist. Und da wäre es, glaube ich, schon ganz nützlich. Also ich denke, gehört zu den Verfechtern der Meinung, die da sagen, man kann einem Vortrag, wenn er gut ist, ich hoffe, meiner ist einigermaßen gut, auch so folgen. Aber ich gebe zu, da gelegentlich mal so eine Zusammenfassung zu sehen oder sowas wäre schon hilfreich. Und speziell bei diesem doch harten Stoff, ist das zu leise? Werde ich zu leise? Nee. Aber das können wir jetzt nicht ändern. Vielleicht geht mal ein Zettel rum. Also falls jemand im Nachhinein sozusagen, hatte auch noch ein Handout vorbereitet, weil ich dachte, man könnte es hier vielleicht ausdrucken. Das geht jetzt auch nicht. Jetzt machen wir es einfach mal so. Und ich versuche, mich immer selber zu besinnen und zu überlegen, also und euch zu sagen, welche Punkte kommen jetzt und so weiter. Und dann kann man vielleicht auch so folgen. Wir haben auch keine Alternativen im Sinn. Ja, Thema Bewusstsein, ein unauflösliches Rätsel. Und ich möchte sprechen über dialektisch. Nee, schon geht's los, Sekunde. Über dialektisch-materialistische Perspektiven auf das psychophysische Problem. Erster Punkt, die Frage ist, Neurowissenschaften, ist das eine neue Schlüsseldisziplin für die Humanwissenschaften, einschließlich der Psychologie? Wir alle sind Zeugen davon, dass seit einiger Zeit, schon seit geraumer Zeit muss man sagen, die Neurowissenschaft als Leitwissenschaft des 21. Jahrhunderts gehandelt wird, die das Selbstverständnis des Menschen revolutioniere. Und solche Verheißungen finden sich zum einen sozusagen als Brain-Hype in den Massenmedien und im Feuilleton, aber sie gehen weit darüber hinaus und markieren, wie ich denke, auch Bedeutungsverschiebungen im akademischen Diskurs. Und sie schlagen sich zum Beispiel durch ungleiche Zuteilung von Forschungsgeldern oder auch durch Zuteilung von Stellen auch in den Rahmenbedingungen, also in den institutionellen Rahmenbedingungen wissenschaftlichen Arbeitens nieder. Ist hier tatsächlich ein Paradigmenwechsel im Gange? Und wie tiefgreifend wird dann das wissenschaftliche Selbstverständnis der Psychologie, die sich historisch als ausgezeichnete Erfahrungswissenschaft vom menschlichen Bewusstsein etabliert hat, wie tiefgreifend wird deren Selbstverständnis von Behauptungen berührt, dass die neurobiologische Forschung mittlerweile durch den Einsatz bildgebender Verfahren in Kombination mit den bewährten Technologien zeigen könne, wo und wie neuronale Prozesse Bewusstseinsphänomene produzieren. Der Erkenntnisfortschritt der Hirnforschung ist unzweifelhaft und ich meine, unter den Prämissen eines in der materialistischen Dialektik verankerten Wissenschaftsprogramms kann es nicht darum gehen, die Relevanz dieses Erkenntnisfortschritts für die Psychologie herunterzuspielen. Wohl aber kommt es darauf an, die angeführten Geltungsansprüche auf mögliche Tendenzen zu einer Art Neurologik hin zu überprüfen. Das heißt, die Frage ist aufgeworfen, ob ein Forschungsansatz der für die gesamtgesellschaftliche historische Praxis als Konstitutionszusammenhang menschlichen Bewusstseins unzuständig ist, um nicht zu sagen blind ist, ob ein solcher Forschungsansatz fälschlich und mit fatalen Konsequenzen für die Humanwissenschaften als deren Erkenntnisbasis propagiert und in diesen Humanwissenschaften auch als eine solche wahrgenommen wird. Wenn man beispielsweise die pointierten Thesen von Hirnforschern wie Gerhard Roth, Wolf Singer und anderen ernst nimmt und mehr noch die Resonanz, die diese Thesen teilweise in unserem Fach finden, dann drängt sich in der Tat der Verdacht auf, dass innerhalb psychologischer Theoriebildung ein neuer Naturalismus Fuß fasst. Roth und Kollegen präsentieren ein neurowissenschaftlich begründetes Bild vom Menschen, das, ich zitiere Roth, vom vorherrschenden Vernunft- und ich-zentrierten Menschenbild stark abweicht. Entgegen der Überzeugung, dass das Bewusstsein die Krone menschlichen Wesens und die entscheidende Grundlage unseres Handelns ist, sei unser bewusstes Ich nur ein virtueller Akteur in einer von unserem Gehirn konstruierten Welt und verfüge es über nur geringe Einsicht in die eigentlichen Antriebe unseres Verhaltens. Das war das Rot. Die Intuition, wir steuerten autonom unsere Handlungen, sei illusionär. Wir tun nicht, so hat es Wolfgang Prinz mal pointiert formuliert, wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Soll heißen, was in nicht bewussten Prozessen einer subpersonalen Informationsverarbeitungsmaschinerie vorfabriziert ist, die dann im Nachhinein als ich gewollt mental repräsentiert wird, werden diese Prozesse. Wenn es sich mit der neuronalen Determination unseres Verhaltens und Erlebens tatsächlich so verhielte, wie behauptet, dann hätte dies weitreichende Folgen für die Psychologie. Intentionalistische Handlungskonzepte, darunter das kritisch-psychologische Konzept des subjektiv begründeten Handelns, wären erledigt, kaum dass sie ihre Erklärungsmächtigkeit gegenüber der theoretischen Subjektverleugnung im psychologischen Mainstream unter Beweis stellen konnten. Nun sind naturalistische Gegenstandsverfehlungen in der psychologischen Theoriebildung nichts Neues. Also Naturalismus, darunter verstehe ich, jetzt sehr einfach gesprochen, die Auffassung, dass die Welt ein rein naturhaftes, naturwüchsiges Geschehen ist, infolgedessen also die Verkennung der gesellschaftlichen Bestimmtheit menschlichen Handelns und Lebens. Solch Naturalismus hatte bei uns in wechselnden Erscheinungsformen immer wieder Konjunktur. Und in dieser Hinsicht schlösse der von mir vermutete neuronale Reduktionismus nahtlos an den Biologismus der evolutionären Psychologie der 90er Jahre, die ihre Vorläufer hatte in der Soziobiologie der 80er Jahre, die wiederum, oder 70er Jahre, die wiederum zurückgeht auf bestimmte Thesen der Humanethologie aus den 60ern. Hieran schlösse er an und er schlösse an den sich in der ganzen Zeit durchziehenden, mal mehr oder mal weniger starken genetischen Determinismus. Er schlösse daran an, indem er die ultimaten Erklärungen der Verhaltensphylogenese bzw. Ontogenese, also die Beantwortung der Frage, welcher Mechanismen führen dazu, dass sich bestimmte Verhaltensweisen stammesgeschichtlich oder eben individualgeschichtlich so und nicht anders entwickeln. Diese Ultimaten, also Letzterklärung oder wie es möglich ist, Erklärung, würde er ergänzen durch proximate Erklärung der Aktualgenese des Verhaltens auf Hirnebene, also durch die Beantwortung der Frage, was sind die biochemisch-physiologischen kausalen Bedingungen eines aktuellen Verhaltens hier und jetzt. Also es wäre gewissermaßen eine Art Komplettierung dieser deterministischen Vorstellung oder biologisch-deterministischen Vorstellung. So gesehen wäre das kein neues Programm, aber neuartig und bemerkenswert an der Neurologik ist, dass reduktionistische Auflösungen des psychophysischen Problems, wie der sogenannte eliminative Materialismus, ich muss nochmal Luft holen, der eliminative Materialismus, das würde jetzt hier stehen an der Folie, aber ich erläutere das, keine Sorge. Also solche reduktionistischen Auflösungen des psychophysischen Problems, wie der sogenannte eliminative Materialismus, die bisher eher Streitpositionen innerhalb der analytischen Philosophie des Geistes bildeten, aber keine durchgreifende Bedeutung hatten für die konkrete empirische Forschungsarbeit in den Einzelwissenschaften, dass genau diese Position jetzt als Leitideen für die Gegenstandsbestimmung einschlägiger Einzelwissenschaften von Psychologie über Physiologie, Neurobiologie und so weiter Einfluss erhalten. Ich muss mal Wasser nehmen, aber ich will nicht die ganze Flasche saufen. Da gibt es noch eine. Aber ich mache das, also wenn ich darf, mache ich das auch. Ja, ja, okay. Nee, alte Männer trinken, also nicht so viel, das wisst ihr ja, aber mal sehen, ich habe jetzt ein Versprechen abgegeben, die am Ende alle. So, das war die Einleitung. Jetzt kommt der zweite große Teil. Ich habe erwähnt das psychophysische Problem und ich habe die analytische Philosophie des Geistes erwähnt. Und das will ich jetzt erläutern, worum es da geht. Philosophie des Geistes nur ganz kurz. Die befasst sich mit der Klärung der ontologischen Natur und der Erkennbarkeit geistiger Phänomene des Bewusstseins. Und sie ist dabei konfrontiert mit dem sogenannten psychophysischen Problem, das traditionell firmiert unter dem Stichwort Leib-Seele-Problem. Beim psychophysischen Problem handelt es sich um die Frage nach dem Zusammenhang zwischen materieller und geistiger ideeller Welt. Und es geht dabei um zweierlei. Zum einen geht es um die Beziehung zwischen körperlichen Zuständen oder Ereignissen, namentlich neurophysiologischen oder biochemischen Zuständen und Ereignissen des Gehirns einerseits und psychischen oder Zuständen und Ereignissen oder spezieller Bewusstseinserscheinungen. Diese Facette des psychophysischen Problems, das Körper-Geist-Problem, wird gelegentlich auch und wie ich finde treffend bezeichnet als psychophysiologisches Problem. Manchmal findet sich auch so ein Begriff wie psychozerebrales Problem. Das ist deswegen eine wichtige, wie soll ich sagen, Spezifizierung, weil es deutlich macht, dass es bei dem psychophysischen Problem um mehr geht als nur um das psychophysiologische Problem. Es geht nämlich darüber hinaus, also über das Körper-Geist-Problem hinaus, um die Frage nach der Beziehung zwischen mentalen Phänomenen und der äußeren materiellen Wirklichkeit. Das psychophysische Problem stellt eines der ältesten Probleme der Geistes- und Wissenschaftsgeschichte dar. Es ist nicht nur bislang ungelöst geblieben, sondern auch sein Status als solcher ist unumstritten. Ist umstritten. Das Spektrum der Bewertung des psychophysischen Problems reicht von seiner Anerkennung als eines Zentralproblems unseres Weltverständnisses über den Vorbehalt, dass es sich um kein wissenschaftsfähiges Problem handle, weil man es nicht empirisch erforschen könne, aber das empirischen Erkenntnismethoden nicht zugänglich sei, bis hin zur glatten Zurückweisung als eines rein metaphysischen, spekulativen Scheinproblems. Innerhalb der Philosophie des Geistes gibt es nun verschiedene reduktionistische Auflösungen dieses psychophysischen Problems und ich hatte vorhin eine Position genannt, nämlich den eliminativen Materialismus. Eliminieren, beseitigen, auflösen. Materialismus. Was ist das damit gemeint? Damit gemeint ist eine starke Variante einer psychophysischen Identitätstheorie, die Mentales ausschließt, indem sie nur und ausschließlich physikalische Tatsachen anerkennt. Es gibt auch eine schwächere identitätstheoretische Variante, da erfolgt der Ausschluss nur theoriesprachlich. Also das ist eine Position, die darauf abzielt, dass man versucht, das gesamte alltags- und fachpsychologische Vokabular zu ersetzen durch die physikalische Begrifflichkeit einer allerdings noch auszuarbeitenden Neurobiologie. Und in dem Maße, wie das gelingt, diese Ersetzungsarbeit oder Übersetzungsarbeit, macht sich diese Psychologie sozusagen oder das psychologische Begrifflichkeit überflüssig. Das ist die schwächere Variante und die stärkere des eliminativen Materialismus wird zum Beispiel vertreten von Paul und Patricia Churchland, von Rorty, Stich und so weiter. Und sie bringen eine ontologische Lesart von materialistischer Identifikation in die Diskussion ein. Sie sagen, Consciousness does not exist. Kennt ihr, das hat auch schon, jetzt muss ich überlegen, Watson beispielsweise gesagt. Also mentales Bewusstsein existiert nicht. Aussagen mit mentalistischen Prädikaten beziehen sich auf keine realen, abgegrenzten Gegebenheiten, sondern auf nichts anderes als rein physische Zustände und Ereignisse im Gehirn. Heute nun geben einige, wenn auch bei weitem nicht alle, Neurowissenschaftler, ich nenne Francis Crick, Christoph Koch und etliche weitere, das Ziel aus, das phänomenal beschreibbare Bewusstsein auf die Funktionsweise des Gehirns, beispielsweise einer umschriebenen Gruppe von Neuronen, vollständig kausal zurückführen zu können. Und an dem folgenden Zitat von Crick wird deutlich, dass der eliminative Materialismus, also Crick ist ein Naturforscher, und der eliminative Materialismus ist eine Position der Philosophie des Geistes, und diese Position wird, wie ich finde, mindestens als Arbeitshypothese jetzt von solchen Naturforschern übernommen, wenn er sagt, Sie oder wir alle, Ihre Freuden und Leiden, Ihre Erinnerungen, Ihre Ziele, Ihr Sinn für Ihre eigene Identität und Willensfreiheit, bei alledem handelt es sich in Wirklichkeit nur um das Verhalten einer riesigen Ansammlung von Nervenzellen und dazugehörigen Molekülen. Demgegenüber herrschte für die letzten 150 Jahre wissenschaftlicher Forschung im Bereich von Psychologie, Biologie und Medizin als implizite erkenntnisleitende Idee oder auch ausdrücklich eher ein naiver psychophysischer Parallelismus vor, der lediglich eine Korrelation zwischen den nicht aufeinander zurückführbaren psychischen Phänomenen und neurophysiologischen Strukturen und Prozessen unterstellte. In diesem Sinne lautet beispielsweise das berühmte vom Göttinger Psychologieprofessor Georg Elias Müller im Jahre 1896 formulierte erste psychophysische Axiom: Jedem Zustand des Bewusstseins liegt ein materieller Vorgang, ein sogenannter psychophysischer Prozess zugrunde, an dessen Stattfinden das Vorhandensein des Bewusstseinszustands geknüpft ist. Diese eingeschränkte Prämisse einer bloßen, wenn auch strikten Korrespondenz zwischen physischem und psychischem hatte durchaus ihre Vorzüge wissenschaftsgeschichtlich, weil sie gewissermaßen eine friedliche Koexistenz aller mit psychophysischen Zusammenhängen befassten und in ihren ja sehr heterogenen Zugangsweisen und Diskursformen als komplementär verstandenen Disziplinen ermöglichte und so die Möglichkeit eröffnete, dass bezüglich jeder der beiden Ereignisreihen, also bezüglich des psychischen wie des physiologischen, getrennt voneinander, spezialisiertes Fachwissen angehäuft wurde. Naiv ist diese parallelistische Arbeitshypothese aus meiner Sicht aber deswegen, weil anders als noch in der Gründungszeit der akademischen Psychologie, sozusagen im Fortgang normalwissenschaftlichen Arbeitens à la Kuhn, das psychophysische Problem nicht mehr explizit reflektiert wurde und auch nicht wird, bis heute nicht wird. Also schaut mal in die Enzyklopädie der Psychologie. Da gibt es, wenn ich es richtig sehe, glaube ich, ein, maximal zwei Artikel in der auf 120 Bände angelegten Sammlung, sozusagen dem Vademekum der Psychologie, wo es überhaupt um das Leib-Seele-Problem, also das psychophysische Problem geht. Also es wird, sage ich jetzt mal etwas salopp, es wird nicht mehr reflektiert, obwohl es par excellence das philosophische Zentralproblem aller für Bewusstseins- und Hirnprozesse zuständigen Wissenschaften und damit auch der Psychologie darstellt. Und dieses Reflexionsdefizit lässt es dann zu, dass im Konkreten dann ganz unbefangen Positionen sowohl eines psychophysischen Dualismus als auch eines Interaktionismus vertreten werden, Positionen, die uns aus der Alltagspsychologie durchaus geläufig sind. Wir unterscheiden ja mit intuitiver Gewissheit zwischen körpereigenen Vorgängen des zentralen und peripheren Nervensystems, des Stoffwechsels, der Herz- und Kreislauftätigkeit, des Bewegungsapparats, mein Problem aktuell, einerseits, und Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen, Bedürfnissen, Absichten und so weiter auf der anderen Seite. Klarer Unterschied. Zugleich sind wir davon überzeugt, dass das Psychische und das Körperliche nicht beziehungslos nebeneinander stehen, bloß parallel sind, sondern aufeinander einwirken. Er verlässt Türen schlagend den Raum, weil er wütend ist. Und umgekehrt, sie ist froh, an den Pullover gedacht zu haben, weil es ihr kalt wird. Diese Wechselwirkungsthese der gegenseitigen kausalen Beeinflussung scheint uns im Alltag genauso evident zu sein wie die Dualismusthese der wesensmäßigen Andersartigkeit von psychischen und materiellen Phänomenen. Das ist jetzt Alltagspsychologie, aber ich behaupte, auch die wissenschaftlich-psychologische Theoriebildung hält sich nicht streng an den psychophysischen Parallelismus, der ja nur jeweils innerhalb des Bereichs mentaler und des Bereichs physischer Phänomene, aber nicht zwischen ihnen kausale Beziehungen annimmt. Diese parallelistische Annahme ist ja auch insofern nicht plausibel, als der Bereich des Mentalen offenbar kein geschlossenes kausales System ist. Also Wahrnehmungseindrücke beispielsweise werden im Allgemeinen, wenn wir nicht halluzinieren, durch die wahrgenommenen Objekte selbst oder die damit verbundenen proximalen Stimuli, also die Nahreize, die Gesamtheit der vom Objekt ausgehenden messbaren physikalischen oder chemischen Einwirkungen auf die jeweiligen Sinneszellen eines Sinnesorgans hervorrufen. Wir haben also eine Außenreferenz, einen Anlass oder eine Ursache. Desgleichen können wir nicht alle unsere Gefühlsregungen durch Rückgriff auf wieder andere Gefühlserlebnisse oder sonstige innerpsychische Phänomene erklären, sondern wir nehmen irgendwo dann Bezug auf situative oder leibliche Gegebenheiten als deren Anlässe. Generell gilt, das ist ein Zitat von Liri, zu vieles, was nicht selber mental ist, affiziert, also berührt, beeinflusst das Mentale. Im stillschweigenden Rückgriff auf den dualistischen Interaktionismus wird daher angenommen, dass mentale Zustände auf physikalische einwirken können und umgekehrt. Psychophysiologie Psychosomatik, Psychopharmakologie, setzen diese Wechselwirkungen in der Praxis de facto voraus. Als Beispiel will ich nur EEG-Biofeedback-Verfahren nennen, wo ja die Person ihre eigenen elektrischen Aktivität durch die Steuerung des damit aktuell einhergehenden eigenen Erlebens ein Stück weit zu beeinflussen vermögen und das Lernen. Nun gerät durch die Tatsache der absoluten Hirnabhängigkeit mentaler Phänomene diese Wechselwirkungstheorie freilich in logische Schwierigkeiten. Von einem Einfluss des bewussten Erlebens als solchen auf neuronale Prozesse zu sprechen wäre ja nur dann legitim, wenn Erleben wenigstens teilweise vom Hirngeschehen unabhängig wäre. Ein weiterer Einwand bezieht sich auf die Wesensverschiedenheit physischer und psychischer Vorgänge. Wie sollen so grundverschiedene Gegebenheiten wie beispielsweise Gefühle und Muster neuronalen Feuerns kausal aufeinander einwirken? Wie kann es überhaupt kausal Beziehungen zwischen raumzeitlich strukturierten elektrochemischen Gehirnvorgängen mit etwas nicht raumzeitlich bestimmbarem, unausgedehnten geben? Einwänden ist der interaktionistische Dualismus also auch deswegen ausgesetzt, weil er, ich zitiere Powen, mit der Annahme, physische Prozesse stünden unter dem Einfluss nicht physischer bewusster Prozesse, gegen grundlegende naturwissenschaftliche Grundsätze zu verstoßen scheint, insbesondere gegen die Energieerhaltungssätze sowie gegen das Prinzip der kausalen Geschlossenheit der physischen Welt, demzufolge es keine nicht physischen Ursachen gibt. Ende des Zitats. Ich kann auf die in der analytischen Philosophie des Geistes erörterten, also außerordentlich komplexen und ehrlich gesagt mich völlig überfordernden, also die zu verstehen, überfordert mich völlig. Also auf diese Lösungsansätze kann und muss ich hier auch nicht eingehen, Gott sei Dank. Ich empfehle, es gibt, wenn ihr einen ganz kurzen Überblick lesen wollt, der ist im Internet zugänglich, dann googelt mal Goller, G-O-L-L-E-R. Das ist auch ein Innsbrucker, glaube ich, mittlerweile emeritierter Psychologe und Philosophieprofessor. Auch Theologe, aber das schließt ja in dem Fall nicht aus, dass er sozusagen eine sehr kluge, kurze, knappe Überblick gibt über das psychophysische Problem. Goller, Titel habe ich jetzt nicht im Kopf, Geist ist mehr als Materie, glaube ich, nennt er das, findet er im Netz. Und ansonsten gibt es natürlich dicke Bücher von Beckermann und Textsammlung von Beery, von Metzinger und so weiter und so weiter. Also darauf will ich jetzt hier nicht eingehen. Ich möchte aber gerne, um den Zusammenhang anzudeuten, exemplarisch, einen Exkurs machen zum sogenannten Beery-Trilemma. Peter Beery ist ein Philosoph, der hier mal an der FU lehrte. Und der hat sich damit befasst und nach ihm ist es so benannt, Beery-Trilemma. Und damit wird, jetzt wäre es gut, ich hätte in der Tat die Folie, weil jetzt muss ich es langsam machen. Das wäre schön, wenn ihr das jetzt lesen könntet. Also, es ist eine Formulierung des Körper-Geist-Problems im Hinblick auf das Problem der, mentalen Verursachung. Beerys Argument beinhaltet drei Annahmen, von denen ich oben schon gesprochen habe. Die erste Annahme ist die, mentale Phänomene sind nicht physische Phänomene. Geistige Phänomene sind nicht körperliche Phänomene. Die zweite Annahme, mentale Phänomene sind im Bereich physischer Phänomene kausal wirksam. Also psychisches kann physisches beeinflussen. Und die dritte Annahme, der Bereich physischer Phänomene, der Bereich des Physikalischen, ist kausal geschlossen. Auf den ersten Blick, glaube ich, würden wir jedes dieser Annahmen unterschreiben. Das scheint doch plausibel. Bewusstseinstatsachen scheinen allein durch ihre innere Wirklichkeit, insbesondere das subjektive Erleben, von jedem physischen Ereignis grundverschieden und nicht darauf reduzierbar. Mentale Phänomene scheinen ganz offensichtlich Ursache oder Grund von physischen Phänomenen sein zu können, wenn wir zum Beispiel bleich vor Schreck werden oder aus innerer Überzeugung in bestimmter Weise handeln, uns was vornehmen zu handeln und so weiter. Und schließlich scheinen in der physischen Welt immer hinreichende physische Ursachen auffindbar zu sein. Das Trilemma besteht nun darin, dass zwei der drei Sätze jeweils die Falschheit des dritten implizieren. Wenn mentale Phänomene als nicht physische Phänomene, Satz 1, auf die physikalische Welt einwirken können, Satz 2, dann kann diese Welt nicht geschlossen sein. Muss also Satz 3 falsch sein. Treffen dagegen Satz 1 und Satz 3, Wesensverschiedenheit von physischem und psychischem und Geschlossenheit der physischen Welt zu, dann kann es Satz 2 zum Trotz keine mentale Verursachung geben innerhalb der physikalischen Welt. Und schließlich muss Satz 1 falsch sein, wenn die Sätze 2 und 3 wahr sind, sein sollen. eine Leugnung der ersten Prämisse, also eine Leugnung der Annahme, dass das Mentale nicht physischer Art sei, führt zum ontologischen Physikalismus. Die Welt ist nichts als physische Realität. Die Preisgabe der zweiten Prämisse, der kausalen Wirksamkeit des Mentalen in der physischen Welt, führt zum Epiphänomenalismus. Das heißt, zu einem Prinzip der einseitigen Kausalwirkung physischer, körperlicher Ereignisse auf das Bewusstsein, das damit zu einer folgenlosen Begleiterscheinung, einem bloßen Epiphänomen des Physischen, herabgesetzt wird. Und das Bestreiten der dritten Prämisse der kausalen Geschlossenheit des physikalischen Bereichs führt zum ontologischen Dualismus als Interaktionismus von physischen, somatischen Prozessen einerseits und mentalen Prozessen andererseits. Also um dieses Trilemma, dieses Trilemma bezeichnet sozusagen die, also ein Aspekt jedenfalls der heißen Debatten in der Philosophie des Geistes. Man kann sie zu einem wesentlichen Teil als die Führung einer Streitdebatte um genau diese Problematik oder die Auflösung dieses Trilemmas ansehen. Also die verschiedenen monistischen, entweder auf Basis des Idealismus oder des Materialismus, monistischen Positionen, aber auch die dualistischen Positionen, die Idealisten und Materialisten in eine Beziehung bringen. Diese verschiedenen Positionen in der gegenwärtigen Körper-Geist-Debatte sind oder kann man betrachten als Auflösungsversuche dieses Trilemmas. Und in der Hauptsache, das wäre jedenfalls meine Sicht, bieten die Widersprüche des psychophysischen Parallelismus immer wieder Anlass für materialistische, monistische Eliminierungsversuche. Im Gegensatz zur materialistischen Identitätstheorie, die mentale Phänomene mit ganz bestimmten Gehirnzuständen identifiziert, betrachtet der von Putnam und Fodor begründete sogenannte Funktionalismus mentale Zustände als Eigenschaften, die durch ihre kausale Rolle in der Funktionsweise eines Organismus, also durch ihre externen Ursachen, das durch sie hervorgerufene Verhalten und die zwischen ihnen und anderen mentalen Zuständen bestehenden kausalen Relationen bestimmt sind. Materiell, also physikalisch, können diese funktionalen Eigenschaften auf ganz unterschiedliche Weise realisiert werden. Durch die These, dass beim Menschen mentale Zustände faktisch als Gehirnzustände realisiert sind, wird der Funktionalismus zum funktionalen Materialismus. Es sind also die Gehirnzustände, die nach dieser Auffassung kausal wirksam sind. Und dieser funktionale Materialismus ist eine bestimmte Spielart der sogenannten partikularen Identitätstheorie, Token-Identität. Das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Ich will nur sagen, dass die verschiedenen physikalistischen Erklärungen eines reduktiven Materialismus, also eines Materialismus, der psychisches versucht zurückzuführen auf materielle Hirnprozesse und Zustände, sich allesamt auf die Fortschritte der modernen Hirnforschung berufen und für sich in Anspruch nehmen, neurowissenschaftlich basiert oder evidenzbasiert zu sein. Richtig ist, dass die Dualismus und die Wechselwirkungsthese massiver denn je in Frage gestellt sind, wenn tatsächlich mit neuartigen bildgebenden Registrierungsmethoden, also Positronen-Emissionstomographie, Kernspintomographie, magnetische Kernresonanzspektroskopie und was es alles gibt, wenn damit zunehmend präzise gezeigt werden kann, wie Erleben und Verhalten kausal an das materielle Substrat eines funktionierenden zentralen Nervensystems gebunden sind. Ein Beweis für die Richtigkeit physikalistischer Reduktionsargumente bietet dies aber nicht. Allerdings einen klaren Hinweis darauf, dass die genannte philosophische Unbedarftheit in den Einzelwissenschaften und auch der Psychologie in den Einzelwissenschaften nicht länger durchgehen kann und auch dort endlich eine Reflexion des psychophysischen Problems gefordert ist. Dritter Teil, jetzt wird es wieder einfacher. Also das finde ich wirklich harten Tobak, und es tut mir leid, dass ihr das jetzt nicht nachvollziehen konntet. Dritter Teil, Bewusstsein aus den Perspektiven erster und dritter Person. Wie steht es überhaupt um die Geltungsreichweite neurowissenschaftlicher Erklärungen? Also was lässt sich mit neurowissenschaftlichen Methoden demonstrieren? Klammerbemerkung, ich begebe mich jetzt auf Glatteis, hier sind mit Sicherheit einige Studierende oder auch fertige Psychologen, Psychologinnen dabei, die neurowissenschaftlich viel versierter sind als ich und so. Also ich bin da weniger firm als jetzt die Sicherheit meines Vortrags, das vielleicht im Einzelnen, also bin im Einzelnen weniger firm als die Sicherheit des Vortrags, das vielleicht suggeriert. Ich hoffe aber, ich liege dennoch mit meinem Argument richtig. Also, was lässt sich mit neurowissenschaftlichen Methoden demonstrieren? Ich beziehe mich, weil ich selber nicht so, also auf dem Feld nicht arbeite, beziehe ich mich eleganterweise auf Vertreter der Hirnforschung. Nämlich beispielsweise die 11 führenden deutschen Neurowissenschaftler, die das 2015 Manifest geschrieben haben, das ist schon 10 Jahre her, und dort anmerken, dass bedeutende Erkenntnisfortschritte in erster Linie auf der obersten Organisationsebene und im ganz kleinen Maßstab erzielt wurden. Also einmal bei der funktionalen Differenzierung von Hirnarealen, deren Zusammenspiel bestimmte psychische Funktionen ermöglicht. Und zweitens bei der Struktur- und Prozessanalyse auf dem Niveau zelluläre einzelner Zellen und Moleküle. Und demgegenüber stehe ein Verständnis der konkreten Umsetzung der psychophysischen Zusammenhänge auf der mittleren Organisationsebene, also einer Ebene, die das Geschehen innerhalb kleinerer und größerer Zellverbände beschreibt, das letztlich den Funktionen auf der obersten Ebene zugrunde liegt. Ein Verständnis der Vorgänge hier stehe noch weithin aus. Und ohne diesen entscheidenden Zwischenschritt, wie es die Autoren nennen, blieben alle Aussagen über den Zusammenhang zwischen beobachtbaren neuroelektrischen und neurochemischen Prozessen einerseits und psychischen Leistungen andererseits weithin spekulativ, sagen die Vertreter dort selbst in den Manifesten. Um darüber hinaus zu gelangen, wird die Hirnforschung vor allem die Untersuchung von neuronalen Prozessen der bisher noch so wenig verstandenen mittleren Ebene, wie sie beispielsweise beim Lernen, beim einsichtigen Lösen von Problemen, beim Planen komplexerer Handlungen vorkommen, in den Mittelpunkt rücken müssen. Noch einmal die Autoren. Das Wo im Gehirn, über das uns heute die funktionelle Kernspintomographie Auskunft gibt, sagt uns noch nicht, wie kognitive Leistungen durch neuronale Mechanismen zu beschreiben sind. Für einen echten Fortschritt in diesem Bereich benötigen wir ein Verfahren, das die Registrierung beider Aspekte in einem ermöglicht. Und Voraussetzung für Ihre Experimente, die die räumliche und zeitliche Verteilung von neuronaler Erregung bis auf die Ebene aller beteiligten Neurone in einem Mikroschaltkreis mit bildgebenden Verfahren hoher zeitlicher Auflösung im intakten Nervensystem, also in vivo, erfassen. Voraussetzung dafür ist, dass die Versuchstiere oder menschlichen Probanden aufgrund nicht intrusiver, nicht behindernder Verfahren ihr natürliches Verhalten zeigen können. Nur so ist es ja möglich, die Produktivität und Spontanität der Hirnaktivität beim aktiven Lösen von Alltagsaufgaben, also von realen Problemstellungen, zu registrieren. Technisch apparativ ist die Gewinnung einer solchen Einsicht in die Arbeitsweise neuronaler Mikroschaltkreise gebunden an die Möglichkeit einer höchst detailreichen Modellierung mit Hochleistungsrechnern. Haben wir noch nicht. Aber vielleicht wird in den nächsten Jahrzehnten die Hirnforschung tatsächlich diesen Zusammenhang zwischen neuroelektrischen und neurochemischen Prozessen einerseits und perzeptiven, kognitiven, emotionalen, motorischen Leistungen andererseits so weit erklären können, dass Voraussetzungen über diese Zusammenhänge in beide Richtungen mit einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad möglich sind. So prognostizieren es die Verfasser des Manifests am Ende. Sie räumen aber einschließend ein, also oder ich sage erstmal, damit ist zu rechnen, dass das irgendwann passiert. Ich stelle mir immer so klein Fritzchenmäßig vor, irgendwie so eine Art, meine, wenn ihr frühere PC, also Laptops euch vorstellt, also wie groß früher die Rechner waren, die nur einen Bruchteil der Rechnerleistung erbrachten, warum soll es nicht möglich sein, irgendwann so kleine Mikrochips herzustellen mit Rechnerleistung gewissermaßen, die also ohne dass wir verkabelt werden müssen, wie beim, wenn man Langzeit-EKG machen muss, oder so, sondern so, dass wir es gar nicht merken, die wir irgendwie uns unter die Haut gepflanzt werden und alles, was wir tun, sozusagen, während wir gerade über die Klärung eines Streitgesprächs nachdenken oder sonst wie, wird irgendwie aufgezeichnet und man hat irgendwelche Korrelate. So stelle ich mir das ein bisschen naiv vor. Und warum soll das nicht irgendwann möglich sein? Aber jetzt schließe ich mich wieder den Verfassern, diesen Neurophysiologen an. Sie sagen, auch ein solcher durchaus denkbarer Erkenntnisdurchbruch werde nicht in einem Triumph des neuronalen Reduktionismus enden. Warum? Der Grund hierfür liegt in der prinzipiellen Erkenntnisbeschränkung der naturwissenschaftlichen Bewusstseins- oder Hirnforschung. Denn selbst wenn ein irgendwann mal tatsächlich sämtliche neuronalen Vorgänge aufgeklärt sein sollten, die beispielsweise menschlichem Mitleid oder dem Verliebtsein von Menschen zugrunde liegen, bleibt die eigenständige Qualität dieser mentalen Zustände doch erhalten. Die Besonderheit dieser Zustände liegt nämlich darin, dass es sich, mit dem Philosophen Nagel zu sprechen, auf eine bestimmte Weise anfühlt, sie zu haben. Mitleid fühlt sich anders an als Schadenfreude, Verliebtsein anders als Abneigung. Und um zwei Beispiele für sehr viel subtilere Unterscheidungen verwandter Emotionen anzufügen, wir erleben Leid anders als Eifersucht, Scham anders als Schuld und so weiter. Sich tatsächlich in solchen Bewusstseinszuständen oder Bewusstseinslagen aktuell zu befinden, ist was anderes als darüber nachzudenken oder sich zu erinnern, dass man gestern gerade in einem solchen Zustand war oder zu glauben, gerade verärgert zu sein. Das ist was anderes als ärgerlich zu sein. es fühlt sich auf eine bestimmte Weise an, in einem solchen emotionalen Zustand in dem Falle zu sein. Und dann haben doch für jeden von uns solche Zustände einen ganz spezifischen persönlichen Erlebnisgehalt. Und diese Qualia, so der Terminus von Lewis 1929, diese Qualia bilden das eigentliche Rätsel des Bewusstseins. Das Qualia-Problem verschärft sich noch, wenn man das Erleben personaler Einheit, das Erleben der eigenen Kontinuität im Strom des Bewusstseins mitbedenkt. Das heißt, die episodischen Zustände unseres Alltagsbewusstseins, also die Sinnesempfindungen, die Vorstellung, Wahrnehmung, Gefühlsregung, Bedürfnisspannung, Willenserlebnisse, Handlungsversätze und so weiter, werden ja zusammengebunden und sind durch und sind gebunden an Zustände eines, man könnte sagen, eines Ich- oder Selbstbewusstseins, also einer Art Hintergrundbewusstseins, zu dem das Erleben der Meinigkeit des eigenen Körpers, also ich bin es, der hier steht, und ich habe keinen Zweifel daran, oder der Urheberschaft und Kontrolle meiner eigenen Handlungen und Gedanken, das Bewusstsein der persönlichen Identität und das Bewusstsein meiner lebensgeschichtlichen Kontinuität gehört. Die Neurowissenschaften, so ist mit Goller zu schließen, erforschen die neuronalen Grundlagen des Erlebens, aber nicht das Erleben selbst. Wenn die Hirnforschung heute schon angeben könnte, beispielsweise mit welchen neuronalen Aktivitätsmustern das Erleben von Freude einhergeht, wüssten wir ohne eigene Freudeerlebnisse immer noch nicht, wie es ist, sich zu freuen. Und jemand, der ein vollständiges Wissen über die Neurobiologie beispielsweise des Schmerzerlebens besäße, wüsste immer noch nicht, was ein Schmerz ist, falls er nicht leidvoll erfahren hätte, wie sich Schmerzempfindung anfühlt. Eine Theorie über Schmerzen, die im Sinne einer ontologischen Reduktion sagte, Schmerz ist nichts anderes, ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein neuronales Erregungsmuster, würde genau das auslassen, was uns tangiert, nämlich den im phänomenalen Bewusstsein oder im subjektiven Erleben gegebenen qualitativen Charakter des Schmerzes. Ein Schmerz ist, so scheint es, nicht deshalb ein Schmerz, weil er durch Gewebeverletzung verursacht wird und seinerseits ein bestimmtes Schmerzverhalten hervorruft, sondern er ist deshalb, das über die Sicht des Funktionalismus, sondern er ist deshalb ein Schmerz für uns, weil er auf eine bestimmte Weise, nämlich als schmerzhaft, erlebt wird. Erlebnisqualitäten lassen sich, wie Searle betont, zu Recht betont, nicht dadurch erfassen, dass man sie naturalisiert, also dass man sie auf körperliche Phänomene zurückführt, die es selbstverständlich gibt. Keine Beschreibung der objektiven physiologischen Tatsachen des Schmerzes kann den subjektiven Charakter des Schmerzes wiedergeben, eben weil es differente Gegebenheiten sind. Zwei zentrale Merkmale des bewussten Erlebens habe ich vorstehend angesprochen. Das bewusste Erleben ist subjektiv und privat. Erstens, wenn ich etwa sage, ich freue mich, dann beziehe ich mich auf mein Erleben der Freude und nicht auf die mit dieser Erlebnisqualität einhergehenden neuronalen Gegebenheiten, von denen ich ehrlich gesagt gar nichts weiß. Während Verhalten, Körper- und Hirnprozesse öffentlich, also objektiv erfassbar und intersubjektiv verifizierbar sind, ist das eigene Erleben nur jeweils mir zugänglich. Nur die betreffende Person selbst kann sagen, was sie erlebt und wie, auf welche Weise und mit welchem nur von ihr selbst empfundenen persönlichen Sinn sie es erlebt. Wir haben zum Erleben anderer Menschen keinen direkten Zugang. Wir können es nicht beobachten. Wir gewinnen allerdings indirekt sehr wohl einen Einblick in die Erlebniswelt der anderen, indem wir zum Beispiel aufgrund ihrer Verhaltensweisen, ihrer sprachlichen Äußerungen oder auch Ausdruckserscheinungen auf ihr Befinden schließen. Und außerdem sind wir auch anhand des eigenen Erlebens in ähnlichen Situationen und vermittels einer Theorie des Geistes, einer Bewusstseinstheorie, Theory of Mind, fähig, uns vorzustellen, was im anderen vorgeht, wenn er sich in einer bestimmten Situation befindet. Sicheres Wissen haben wir nicht. Das heißt, die epistemologische Autorität liegt ungeachtet möglicher Selbstmissverständnisse bei dem, der von seinem Erleben in der ersten Person berichtet. Jetzt muss ich unbedingt möglichen Missverständnissen vorbeugen. Ich bin ja kritischer Psychologe, kein Idealist. Also die Privatheit und Subjektivität von Bewusstseinsphänomenen, die ich gerade betonte, die Privatheit und Subjektivität im Sinne eines privilegierten Erkenntniszugangs zu unseren je eigenen Erfahrungen anzuerkennen, phänomenales Bewusstsein, ist kein Zugeständnis an die Position, Bewusstsein sei bloße Innerlichkeit, und sei jeglicher intersubjektiver Zugangsmöglichkeit entzogen. Das wäre idealistischer Solipsismus. Und ein solcher Solipsismus folgt nur, wenn man die phänomenale Gegebenheitsweise des menschlichen Psychischen überhöht und zur Konzeption eines außerweltlichen, eines extramundanen, wie es so schön heißt, ich-eingeschlossenen Bewusstseins verabschiedet wird. Und das, wenn man das tut, verkennt sowohl die in der materiellen gesellschaftlichen Praxis der Menschen liegenden Ermöglichungsbedingungen von Bewusstsein, als auch die in derselben gesellschaftlichen Praxis geschaffenen gegenständlichen Inhalte, auf die Bewusstseinsphänomene gerichtet sind. Das ist nicht nur eine Sicht der marxistischen Psychologie, sondern auch die Phänomenologie spricht das an, wenn sie von der Intentionalität des Bewusstseins spricht. Intentional heißt dann nicht absichtlich, sondern heißt bezogen auf etwas außerhalb seiner selbst. Also erstes Merkmal, Bewusstsein ist subjektiv und privat. In dem von mir jetzt gerade nicht eingeschränkten, aber also näher erläuterten Sinne. Und zweitens, Erleben ist an eine Perspektive gebunden. Wir erlangen ein Wissen über Bewusstsein durch zwei grundverschiedene Zugangsweisen. Aus der Innenperspektive des subjektiven Erlebens, introspektiv, wenn ihr so wollt, oder vom Außenstandpunkt aus der Beobachterperspektive, zum Beispiel durch Verhaltensbeobachtung oder durch Messverfahren der Hirnforschung. Wir haben also eine erste Person-Perspektive und eine dritte Person-Perspektive. Und die lassen sich nicht zusammenführen oder aufeinander zurückführen. Man kann Perspektiven nicht verschmelzen. Erlebnisqualitäten sind essentiell mit der subjektiven Perspektive verbunden, die vom Beobachtungsstandpunkt dritter Person aus, vom Außenstandpunkt aus nicht eingenommen werden kann. Erlebnisse sind immer jemandes Erlebnisse. Unser Bewusstsein ist zentriert und sein Mittelpunkt bilden, wie Klaus Holzkamp es sagte, je ich als Intentionalitätszentrum. Bewusstsein, so formuliert es Goller, und so zieht er das Fazit, hat eine perspektivische Natur und das müsste Gegenstand jeder überzeugenden wissenschaftlichen Theorie des Bewusstseins sein. Kein noch so vollständiges naturwissenschaftliches Wissen über die neurophysiologischen Tatsachen kann jemals ein Wissen vom bewussten Erleben der Person begründen, ihre Erfahrungsperspektive erschließen. Die Hirnforschung ist mit Bezug auf die offensichtlich existierenden, nicht physikalischen Tatsachen epistemologisch doppelt beschränkt. Einmal durch die Unvereinbarkeit der Erste-Person-Perspektive, aus der wir denken, fühlen, wollen, phänomenal beschreiben, und der dritten Person-Perspektive der naturwissenschaftlichen Beschreibung, in der diese Phänomene gar nicht existieren, gar nicht vorkommen. Und zweitens ist sie erkenntnistheoretisch beschränkt, weil der geschichtliche Kontext gesellschaftlicher Praxis, in dem die nur scheinbar ich-eingeschlossenen privaten Phänomene der unmittelbaren Erfahrung sowohl kommuniziert und damit intersubjektiver Verständigung zugänglich gemacht werden, als auch überhaupt erst konstituiert werden, dieser Kontext gesellschaftlicher Praxis entzieht sich rein naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Vierter Punkt, ich komme allmählich auch zum Ende, allmählich. Bewusstsein ein unauflösliches Rätsel. Bezüglich zentraler theoretischer Fragen scheinen die Wissenschaften vom Bewusstsein praktisch auf der Stelle zu treten. Wie geht Bewusstsein aus Gehirnprozessen hervor? Bislang ist ungeklärt, wie die Vielfalt der Hirnereignisse so synthetisiert wird, dass sich eine einheitliche, bewusste Erfahrung ergibt. Also damit meine ich auch, wenn zum Beispiel hirnphysiologisch ist, möglicherweise klar ist, oder nicht möglicherweise, sondern offenkundig so ist, dass man sagen kann, das Hirn ist modular aufgebaut, dann gibt es für diese Modularität in unserem Leben keinen Portraum. Wir erleben es ganz, wir erleben uns immer in jedem Moment sozusagen perspektivisch, ganzheitlich und so. Und wie entsteht das? Also aus der Vielfalt der Hirnereignisse eine Synthese, sodass ich dann am Ende und die dann auch sozusagen als einheitliche, bewusste Erfahrung erlebt wird. Und warum existiert überhaupt Bewusstsein? Ich meine, was macht es möglich, dass nicht nur über Hirnprozesse Verhalten reguliert werden, sondern der Mensch anders als ein Zombie etwas erlebt und sich als Subjekt seines Handelns erfährt? Und so weiter und so weiter. Und erst wenn wir Antworten auf diese Fragen hätten, also auf die Frage vor allem, wie und warum Hirnprozesse bewusstes Erleben hervorbringen, erst dann könnten wir die Erklärungslücke zwischen mentalen Zuständen und ihrem materiellen Korrelat oder Substrat überwinden. Und dieses Problem führt dazu, dass etliche frühere Naturforscher und auch Zeitgenossen sagen, das Verhältnis von Geist und Gehirn ist nicht zu begreifen. Es wird niemals zu begreifen sein. Wir stehen, wie der Physiologe Émile Dubois-Raymond in seiner 1872 auf einer Naturforscherversammlung in Leipzig gehaltenen Rede über die Grenzen des Naturerkennens erklärte, vor einem unauflöslichen Rätsel, Ignorabimus. Ich sehe für diesen agnostizistischen Schluss, nämlich dass Bewusstsein aus prinzipiellen Gründen unerkennbar bleiben müsse, keinen hinreichenden Grund. Auch wenn ich zugeben muss, dass keine der mir bekannten Alternativen, aktuellen Alternativen zu den reduktionistischen und auch eliminativistischen Strategien, dass keine dieser alternativen Paradigmen eines nicht reduktiven Materialismus schon eine befriedigende Erklärung böte. Ich sehe weder im systemtheoretischen Emergentismus, erkläre das gleich, eine solche befriedigende Antwort, und ich sehe sie auch nicht in der marxistisch fundierten kritischen Psychologie zugrunde gelegten und in dem von mir auch vertretenen Ansatz der Psychophysiogenese. Ich will damit nur sagen, da bleiben viele Fragen offen. Emergenztheorie, ganz kurz nur, diese Theorie bezeichnet als emergente Phänomene solche neuartigen Eigenschaften und Strukturen, die auf der Makroebene eines Systems auftauchen, die von dessen Mikrostrukturen gesetzmäßig abhängen, aber deren einzelnen Komponenten nicht zukommen und auch nicht auf die Mikroebene der Subsysteme zurückgeführt werden. Bunge hat das sehr ausführlich dargelegt. Der Mensch wird als ein offenes, zwei Subsysteme umfassendes, also Soma und Psyche, umfassendes System verstanden, wobei der Körper sich wiederum aus biologischen oder physiologischen Subsystemen zusammensetzt, die ihrerseits aus biochemischen und diese wiederum aus chemischen Subsystemen bestehen. Und auch das Systembewusstsein wird hier begriffen als eine emergente Biofunktion, die auf den Strukturen des Gehirns beruht, aber dadurch allein nicht erklärt werden kann. Es gibt eine vergleichbare Idee, die sich mit dem Begriff der Supervenienz verbindet. Davidson, Kim, werden hier relevante Autoren. Mentale Zustände supervenieren über physischen Zustände. Sie sind von ihnen abhängig, soll das heißen. Das heißt, sie können sich nicht verändern, ohne dass sich physische Gegebenheiten verändern. Sie sind aber nicht auf sie zurückführbar. Dafür, warum eine Struktur von bestimmter Komplexität ein emergentes oder supervenientes Phänomen erzeuge, gäbe es keine befriedigende Erklärung, die sich aus der Analyse dieser Struktur gewinnen lasse. Was an dieser These der Nichtreduzierbarkeit der emergenten Eigenschaften, also auf Eigenschaften der Systemkomponenten, was diese These unklar belässt, ist allerdings, wie ein System, das aus vollständig objektiv beschreibbaren Elementen besteht, essentiell, also das ist keine, wie soll ich sagen, holistische Theorie sozusagen aller Vitalismus, wo irgendwie aus dem Nichts dann auch was, sonst, ich will jetzt nicht verhahnepiepeln, diese Position, aber letzten Endes auf eine sehr unerklärliche Weise irgendwelche ganzheitlichen Qualitäten postuliert werden. Da ist dieser Ansatz schon anders, aber er lässt auch offen, wie ein System, das aus vollständig objektiv beschreibbaren Elementen besteht, essentiell subjektive Eigenschaften entwickeln kann, die etwas so vollständig anderes sind als alles, was wir auf der Ebene der Gehirnmechanismen antreffen. Das heißt, der Ausdruck Emergenz oder emergentes Phänomen dient so gesehen eigentlich nur als Bezeichnung für einen nicht verstandenen Vorgang. Und analog resümiert Kim, der diese Supervenienztheorie maßgeblich entwickelt hat, dass mit der Rede von der Supervenienz das Körper-Geist-Problem nicht gelöst, sondern allererst richtig gestellt worden sei. So, aber da will ich jetzt gar nicht drüber reden, weiß auch nicht genügend darüber. Ich will aber auf das zweitgenannte Paradigma, nämlich die Psychophylogenese, noch zu sprechen kommen. Hier wird das Verhältnis von physischem und psychischem als ein Entwicklungsverhältnis angegangen. Und ich sehe einen entscheidenden Erkenntnisfortschritt in dieser Position, in unserer Position, nämlich den, dass schon vom Ansatz her eine Grundproblematik überwunden wird, nämlich die Problematik, dass das psychophysische Problem als Körper-Geist-Problem auf seinen psychophysiologischen Aspekt reduziert wird, verkürzt wird und der übergreifende Bezug zur Außenwelt, des Bewusstseins zur Außenwelt gar nicht thematisiert wird. Also wenn ich die herkömmlichen bewusstseinsphilosophischen Erörterungen richtig verstehe, dann wird daran jedenfalls vielfach versäumt, die entscheidende Doppelfrage zu stellen nach der Beziehung des psychischen oder Bewusstseins als des subjektiven, ideellen zur außerpsychischen Wirklichkeit und seines Zusammenhangs dann zu den mit den Prozessen des organischen, vor allem des nervösen Substrats. In der Regel wird es immer reduziert eben auf das Körper-Geist, also auf die Körper-Geist-Problematik. Und philosophisch geht es doch aber darum, den Gedanken der in ihrer Materialität begründeten Einheit der Welt zu verbinden mit dem Prinzip der Widerspiegelung des Ideellen. Das bedeutet für die einschlägigen Einzelwissenschaften, die Erscheinung des Psychischen im Entwicklungszusammenhang der natürlichen und gesellschaftlichen Realität zu begreifen. Und diesen Kerngedanken möchte ich noch zum Schluss kurz ausführen. Ich will zunächst festhalten, der also für mich unbezweifelbare phänomenale Charakter des Bewusstseins zieht nicht notwendigerweise den im philosophischen Substanzdualismus implizierten Schluss nach sich, wir hätten es hier mit zwei disparaten Wirklichkeiten, des Materiellen und des Ideellen, zu tun. Das heißt, die ontologische Aufspaltung der Welt ist jedenfalls von einem dialektisch-materialistischen Standpunkt aus ebenso unannehmbar wie reduktionistische Identitätstheorien des Bewusstseins mit ihrer vulgär-materialistischen Bindung des Materiebegriffs an stoffliche Materievorstellung. Es käme demgegenüber darauf an, die erkenntnistheoretisch absolute Unterscheidung von Materiellem und Ideellem nicht ontologisch zu hypostasieren, zu verdinglichen, sondern im Sinne eines dialektisch verstandenen Monismus der Materie psychisches oder Bewusstsein als spezielle Existenz- und Bewegungsform der Materie naturhistorisch herzuleiten, deren als Formen der Materie, deren Funktion in der ideellen Widerspiegelung der objektiven Realität und realitätsangepassten Regulation praktischer Lebenstätigkeit liegt. Ich kann den Gang dieser naturgeschichtlichen Entwicklung hier nicht nachzeichnen. Ganz grob zusammengefasst könnte man sagen, es gibt zuerst das Universum ohne Leben, ohne Bewusstsein. Mit der Biogenese, Entstehung des Lebens und dann der Evolution des Lebens ordnet sich die Materie immer komplexer an und bringt im Resultat Bewusstsein hervor. Und mit seiner Entstehung bilden sich in einem mittelpunktlosen, objektiven Universum subjektive Universen, Ich-Zentren mit je eigener Perspektive auf die Welt, an die individuelle Räume des inneren Erlebens gebunden sind, je eigenen Erlebniswelten, die ihre jeweils eigene Geschichte besitzen. Etwas genauer kann ich es noch sagen mit Volker Schurich, unserem im Januar des Jahres verstorbenen langjährigen Mitstreiter, der als Biologe an der naturwissenschaftlichen Fundierung der kritischen Psychologie und ihrer naturgeschichtliche Entwicklung an systematisch einbeziehenden historischen Methode maßgeblichen Anteil hatte. Volker sagt, nach der Entstehung des Lebens vor ca. 3 Milliarden Jahren führt ein bestimmter Organisationsgrad lebender Systeme zu einer besonderen psychischen Informationsverarbeitung. Biogenese und Psychogenese sind damit nicht identisch, sondern die Psychogenese ist selbst schon wieder ein besonderes Evolutionsprodukt. Für dieses psychophysische Übergangsfeld, das ca. 1 Milliarde Jahre zurückliegt, lassen sich besondere biologische Kriterien wie zelluläre Organisation, Ausbildung spezifischer Membransysteme, Entstehung von Rezeptor- und Nervenzellen usw. so anführen. Wesentlich ist auch, dass nicht alle mehrzelligen Organismen die Fähigkeit der psychischen Informationsbearbeitung besitzen, sondern nur Tiere. Im Evolutionsprozess erfahren die psychischen Funktionen, die zunächst auf der Grundlage verschiedener Nervensystemtypen entstehen, durch ihre positive, arterhaltende Anpassungsleistung eine immer weitergehende Komplizierung, die im Tier-Mensch-Übergangsfeld schließlich zur Entstehung des Bewusstseins führt. Die einzelnen Stufen der Höhe, Entwicklung und Veränderung können in der Psychophylogenese als Theorie dieser Entwicklung zusammengefasst werden. Ende des Zitats. Einige von euch, die sich mit kritischer Psychologie vielleicht schon systematisch auseinandergesetzt haben, wissen einiges dann darüber, über dieses Rekonstruktionsverfahren und auch die Ergebnisse. Vielleicht kann man nachher noch drüber reden, aber ich will es hier nicht weiter ausführen. Ich will nur sagen, dass eine angemessene, ultimate Erklärung der Bewusstseinsgenese, also wie kommt es überhaupt, wie ist es möglich, dass Bewusstsein entsteht, eine solche Erklärung müsste, die haben wir noch nicht, aber die müsste auf den aktiven Austausch zwischen lebendigen Organismen und ihrer gegenständlichen Umwelt Bezug nehmen. Ein Austausch, der die Koevolution von Verhaltenssystemen, ihren psychischen Funktionsaspekten und den korrespondierenden körperlichen Grundlagen vorantreibt und der in solchen übergreifenden psychophysischen Einheiten in je artspezifischer Weise wiedergespiegelt wird. So betrachtet bilden sich Hirnorgane als morphologisch-funktionale Systeme der Widerspiegelung der äußeren Wirklichkeit heraus. Nur in Verbindung mit diesem psychognosiologischen Blickwinkel, also Gnosiologie ist die Erkenntnis, mit einem Blickwinkel, der sozusagen die Erkenntnisbeziehung des Psychischen zur Außenwelt erfasst, nur in Verbindung mit diesem psychognosiologischen Blickwinkel ist die Frage, wie von einem bedeutungsvollen Objekt ausgehende äußere physikalische Reize in ein physiologisches Signal im Organismus umgewandelt und diese wiederum als Repräsentation einer gegenständlichen Bedeutung im subjektiven Erleben entschlüsselt werden, adäquat gestellt. Und nur in dieser weiteren Perspektive auf die Welt als letzten Ursprung psychischer Phänomene lässt sich dann auch diese Transformation aufklären. Was speziell das menschliche Bewusstsein anbetrifft, so ist es gewiss nicht das Gehirn, das es im strengen Sinne des Wortes produziert. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Eingang meiner Rede, da habe ich zitiert, die Hirnforscher sagen, und wir können zeigen, wie das Gehirn Bewusstsein produziert. Es ist streng genommen, das, so landläufig kann man so reden, weil Hirnprozesse bringen Bewusstsein hervor. Aber es ist streng genommen eben nicht das Gehirn, das Bewusstsein produziert, weil Bewusstsein gerichtet ist auf objektive Bedeutungen, die es widerspiegelt. Und die Entwicklung solcher gegenständlicher Bedeutung, natürliche Gegebenheiten oder auch die in menschlicher Arbeit hervorgebrachten Artefakte, ist ein grundlegender Bestandteil menschlicher Geschichte, für deren Begreifen die Erkenntnismittel der Natur und insbesondere der Neurowissenschaften nicht gemacht sind. Ich sagte vorhin, dass die Gegebenheitsweise des unmittelbaren Erlebens als je meine Erfahrung und Befindlichkeit Subjektivität oder individuelles Bewusstsein fälschlich als etwas erscheinen lassen könnte, das objektiven methodischen Zugriffen entzogen sei. Die zentrale wissenschaftliche Aufgabe liegt damit darin, die idealistische Unmittelbarkeitsauffassung des Bewusstseins, also als unmittelbar gemein Erleben und so weiter, durch Aufhebung seiner Isolation vom Kontext der Lebenstätigkeit zu überwinden. Das heißt, es geht hier um etwas, was in der sowjetischen Psychologie von verschiedenen Vertretern das Prinzip der Einheit von Bewusstsein und Tätigkeit genannt wurde, woran die kritische Psychologie angeknüpft hat. Dieses Prinzip der Einheit von Bewusstsein und Tätigkeit, der gesellschaftlichen Vermitteltheit des Bewusstseins im tätigen Lebensprozess der individuellen Subjekte, dieses Prinzip bildet eine durchgängige methodologische Maxime materialistischer, einer jeden materialistischen Psychologie, also einer jeden dialektisch-materialistischen Psychologie, soll ich besser sagen. Sie schließt als Voraussetzung ein, eine logisch-historische Rekonstruktion der Psychophylogenese in die Entwicklung des Psychischen als besonderer, subjekthaft aktiver Widerspiegelungsbeziehung zur gegenständlichen Wirklichkeit bis hin zu ihrer vorläufigen Endform der reflexiven Welt- und Selbsterfahrung. Oh, das ist ein Satz, der... Entschuldigung, ich muss nochmal ansetzen. Ich muss mal kurz selber lesen. Also, sie schließt also Prinzip der Einheit von Tätigkeit und Bewusstsein. Als methodologische Maxime schließt es ein, eine logisch-historische Rekonstruktion der Psychophylogenese. In dieser Rekonstruktion der Psychophylogenese wird Psychisches oder die Entwicklung des Psychischen sozusagen konzeptualisiert, begriffen als eine besondere subjekthaft aktive Widerspiegelungsbeziehung zur gegenständlichen Realität, die von elementaren Formen dann schließlich reicht bis zu der vorläufigen Endform menschlichen Bewusstseins, nämlich der reflexiven Welt- und Selbsterfahrung menschlicher Subjekte, die in jeweils konkreten gesellschaftlichen Lebensverhältnissen engagiert sind. Und diese Rekonstruktion der Psychophylogenese mit dem Umschlag dann eben ein durch gesellschaftliche Arbeit hervorgebrachtes menschliches Bewusstsein. Diese Rekonstruktion ist natürlich empirisch überprüfbar gehalten. Sie ist sozusagen mit Argumenten, kann ihr widersprochen werden, muss korrigiert werden und so weiter und so weiter, bei neuen Befundlagen etc. Also ist nicht irgendwas, was man so postuliert, sondern empirisch angehen kann. Letzter Satz, mit Klaus Holzkamp möchte ich schließen. In unseren Kategorialanalysen hat sich ergeben, dass mein Standpunkt zwar der Ausgangspunkt meiner Welt- und Selbsterfahrung, aber damit keine unhintergehbare oder in sich selbst genügsame Letztheit ist, sondern als Ausgangspunkt meiner eigenen Erfahrung seinerseits der Endpunkt einer phylogenetischen bzw. gesellschaftlich-historischen Entwicklung, durch welchen er selbst als Aspekt des materiellen gesellschaftlichen Lebensgewinnungsprozesses erst notwendig und möglich wurde. Als Charakteristikum der bewussten Möglichkeitsbeziehung von Individuen zu gesellschaftlichen Verhältnissen bei gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit ihrer Existenz. Punkt.